Berge für dich gehen, um dein Grab nochmal zu sehen. Über die Berge würd ich gehen, um dein Grab nochmal zu sehen. Den Weg zu dir hab ich gefunden, oh du Gesandter, heilst meine Wunden. Den Weg zu dir hab ich gefunden, oh du Gesandter, heilst meine Wunden. السلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله طابت أحمد طيبة فأريجها أزكى وأطيب من عبير فاحا طابت بأحمد طيبة فأريجها أزكى وأطيب من عبير فاحا وسمت به أنوارها فلقد غدت لمن استضاء بنوره مصباحا وسمت به أنوارها فلقد غدت لمن استضاء بنوره مصباحا Deine Stimme will ich hören und jedes Wort in mir aufnehmen. Dein sanfter Duft hat mich erwählt, die Hand zu dir entgegengestreckt. Den Klang deiner Stimme will ich hören und jedes Wort in mir aufnehmen. Dein sanfter Duft hat mich erwählt, die Hand zu dir entgegengestreckt. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله Zu sein war doch mein Glück, zu dir kehr ich gerne zurück. Bei dir zu sein war doch mein Glück, zu dir kehr ich gerne zurück. Du bist fern und doch so nah, wir lieben dich, oh Mustafa. Du bist fern und doch so nah, wir lieben dich, oh Mustafa. Oh Mustafa.